Gold. Und die ganze Szene, die hält mir auf den Hals. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Treffpummels aus den 50s, 60s, da der Solo-Tunst gemein. Auf Solo oder Fiorucci, da flieg ich nicht mehr ein. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Doch deine blauen Augen machen mich so sentimental. Das ist gefährlich, lebensgefährlich, so viel Gefühl. Einfach, da bleib ich kühl, kein Gefühl. Der ganze Rassel um die Knete, mach mich taub und stumm. Für einen alten Luxus leg ich mich nicht rum. Jetzt ist der Scheiß, ist wirklich reich. Und deine blauen Augen machen mich so sentimental. Die blauen Augen machen mich so anschau, wird mir alles andere egal. Lebensgefährlich, so viel Gefühl! Und deine blauen Augen machen mich so sentimental. Du blauen Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal! Deine blauen Augen sind phänomenal. Ihr kommt im Glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Thank you.